Fünftens, Starrheit. Das Einzige, das sich nie ändert, ist Änderung selbst. Basierend auf diesem Credo kommt ein weiterer Schwachpunkt einer Blockchain zum Vorschein. Es ist unglaublich schwer, Upgrades zu integrieren, weil dafür die Zustimmung der Mehrheit der Community notwendig wäre. Und wie wir wissen, gibt es jedoch dazu, wie etwas sein soll, meist so viele unterschiedliche Meinungen, wie es Teilnehmer selbst gibt. Dass Blockchains nicht von einer Partei übernommen werden können, ist einerseits ein riesiger Vorteil. Andererseits führt dies zu einer Starrheit, welche auf lange Sicht auch eine einst erfolgreiche Blockchain veralten lassen kann. Einigt sich eine Blockchain-Gemeinschaft nicht auf einen Konsensus, spaltet sich dieser in unterschiedliche Forks, Gabelungen. Solche Forks entstehen entweder mit Absicht, weil sich ein Teil der Community abspalten will, oder unabsichtlich, weil man sich nicht nachhaltig auf einen Konsensus einigt. Forks besitzen eine gemeinsame Konsensusgeschichte, stimmen dann aber ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr überein. Sieht man sich die meisten großen Blockchains heute an, so erkennt man anhand der zahlreichen Forks, wie oft es zu solchen ungelösten Unstimmigkeiten kommt. Um die Starrheit einer Blockchain und das Aufkommen neuer Forks zu vermeiden, sind sich viele über die Notwendigkeit sogenannter Smart Rules, also schlauen Regeln, einig. Dabei handelt es sich um Regeln, welche die Zukunft der Blockchain entweder mit oder ohne die Mitwirkung der Teilnehmer regulieren. Einige Smart Rules gibt es bereits, wie zum Beispiel die Mining Difficulty. Dies ist die Rechenschwierigkeit, um beim Proof-of-Work-Konsensus erfolgreich zu sein. Je mehr Teilnehmer am Mining teilnehmen, desto schwieriger wird es, eine Lösung für die gestellte Rechenaufgabe zu finden, um so einen Block zu vervollständigen. Durch diese Regelung bleibt die Geschwindigkeit über die gesamte Gruppe verteilt, über die gesamte Zeit ziemlich gleich. Und da diese Vorgabe ein voreingestellter Algorithmus ist, spricht man hier von einer Smart Rule. Es könnten jedoch auch Smart Rules für neue Upgrades oder neue Features integriert werden. Algorithmen, welche es heute bei Blockchains erst im Ansatz gibt. Solche integrierten Smart Rules werden jedoch flächendeckend notwendig sein. Ansonsten wird eine einst erfolgreiche Blockchain von einer neueren, besseren so schnell ersetzt werden wie die einstigen Dumbphones von den heutigen Smartphones.